Anlässlich des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il erschien am 25. August auf der Zeitung Nodong-Sinmun ein Leitartikel mit dem Titel Die Geschichte der Songun-Revolution vom Genossen Kim Jong-il und seine diesbezüglichen Verdienste werden für immer bleibende Wirkung haben.